B. Übung 3. Die lieben Nachbarn. 3a. Hören Sie und kreuzen Sie die richtigen Lösungen an. Hanna kocht gerade ihr Abendessen. Da klingelt es und ihr Nachbar Klaus steht vor der Tür. Hallo Klaus. Hallo Hanna. Tut mir leid, dass ich dich störe, aber hättest du vielleicht ein bisschen Butter für mich? Ich bring sie dir morgen gleich wieder, wenn ich zum Einkaufen gehe. Klar, Klaus. Ich kann dir sogar ein ganzes Stück geben. Ich habe genug. Super, Hanna. Danke. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Hanna ist gerade wieder in der Küche, als es schon wieder klingelt. Diesmal ist es ihr Nachbar Herr Bugel. Guten Abend, Herr Bugel. Guten Abend, Frau Weber. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber ich hätte eine große Bitte. Morgen fahre ich für 2 Tage nach Hamburg und muss meine Katze allein lassen. Wären Sie so nett und würden Sie ihr bitte morgens und abends je eine halbe Dose fressen geben? Natürlich, Herr Bugel. Das mache ich doch gern für Minka. Danke, Frau Weber. Und hier ist der Wohnungsschlüssel. Jetzt habe ich aber Hunger. Hanna setzt sich gerade an den Tisch, als es wieder klingelt. Ach, wer ist denn das schon wieder? Der Hausmeister, Herr Fresenius, steht vor der Tür. Ah, Herr Fresenius. Guten Abend. Was gibt's? Grüß Gott, Frau Weber. Sie haben doch Blumen auf dem Balkon. Da fallen immer Blätter und Blüten runter in den Hof und ich muss das wegkehren. Ist gut, Herr Fresenius, ich kümmere mich darum. Ich kehre das jeden Morgen selbst. In Ordnung? Na gut, wenn Sie das selbst machen wollen. Schon in Ordnung. Schönen Abend, Herr Fresenius. Schönen Abend auch, Frau Weber. Jetzt mache ich keine mehr auf, bis ich fertig gegessen habe.